Boah, Alter, mir tut so der Arsch weh, ey. Ja, kein Wunder, wenn du immer dieses Billig-Klopapier kaufst. Guck doch mal, dein Arsch, der hat ja schon ein Loch.